Du bist strahlendes Licht, du bist der Reiz der Ferne. Du bist wie ein Gedicht, du bist der Glanz der Sterne. Du kannst das Glück mir geben, wenn du lächelst, beginnt für mich ein neues Leben. Schenk mir dein Lächeln, Maria. Abends in Santa Lucia. Den Traum einer südlichen Nacht, die uns die Welt zum Paradiese macht. Ja, schenk mir dein Lächeln, Maria. Abends in Santa Lucia. Auf mein Lied, eh das Glück uns entflieht, schenk mir dein Lächeln, Maria. Schenk mir dein Lächeln, Maria.